Sie treffen sich viermal im Jahr zum Plenum und in zahlreichen Untergruppen zu weiteren Beratungen. Meist sind das quälende Runden, weil die Vorstellungen je nach parteipolitischem Hintergrund sehr unterschiedlich sind. Die KMK regelt beispielsweise, wie Länder ihre Abschlüsse anerkennen und gemeinsame Standards einführen. Das Gremium wirkte in den 1990er Jahren auch maßgeblich daran mit, dass die neue Rechtschreibung durchgesetzt wurde und definiert ganz allgemein die Leitlinien des Bildungssystems in Deutschland. Dabei nehmen die Länder ihre Verantwortung für das Staatsganze selbst koordinierend wahr, wie die KMK von sich selbst behauptet. Im März 2023 einigten sich die Länder in der KMK darauf, wie sie die Startchancenmilliarde des Bundes verteilen möchten. 950 Millionen Euro sollen entsprechend der Anzahl der Schulkinder an alle 16 Bundesländer verteilt werden. Völlig egal, ob es Kinder mit guten oder schlechten Startchancen sind. Es lebe die Gießkanne. Nur 50 Millionen sollen als sogenannter Solidaritätsfonds zwischen Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen aufgeteilt werden. Also jenen Ländern, in denen besonders viele SchülerInnen und Schulen benachteiligt sind. Doch schon diese Art der Geldverteilung ist eine kleine Revolution. Sie ergänzt nämlich den sogenannten Königsteiner Schlüssel. Dieser föderale Geldverteilmechanismus stützt und verstärkt seit Jahrzehnten die Ungerechtigkeit des deutschen Schulwesens. Missverstanden und oft ungerecht. Der Königsteiner Schlüssel. Der Königsteiner Schlüssel verteilt Geld an die Bundesländer vor allem nach zwei Kriterien: Steueraufkommen und Bevölkerungszahl des jeweiligen Bundeslands. Das Steueraufkommen zählt dabei zu zwei Dritteln, die Bevölkerung zu einem Drittel. Das heißt, Länder mit einem hohen Steueraufkommen bekommen automatisch mehr Geld als Länder mit einem geringen Steueraufkommen. Und zwar auch dann, wenn es eigentlich darum gehen soll, ärmere Länder zu unterstützen. Der Königsteiner Schlüssel führt zu dem absurden Ergebnis, dass der Bund 2020 im sogenannten Sofortausstattungsprogramm des Digitalpakts Schule pro bedürftigem Kind an einer Schule im reichen Bayern einen Zuschuss von rund 910 Euro zahlte, pro Kind im armen Bremen aber nur 228 Euro. Das wundert nicht, denn eigentlich ist der Königsteiner Schlüssel nicht zur Verteilung von Fördergeldern gedacht, sondern zur Verteilung von Lasten. Ursprünglich ging es bei der Entwicklung der Formel nämlich nicht darum, wer wie viel bekommt, sondern wer wie viel bezahlt. Wenn Länder Geld beisteuern sollen, ergibt es natürlich Sinn, wenn stärkere Schultern mehr tragen müssen als schwächere. Wer den Königsteiner Schlüssel hingegen zur Verteilung von Hilfsgeldern einsetzt, bekommt bizarre Ergebnisse, weil diejenigen Länder besonders viel bekommen, denen es eh schon am besten geht. Weil dieses Prinzip aber oft nicht verstanden wird, verteilt der Staat bis heute Geld nach dem Königsteiner Schlüssel, auch in Bereichen, wo er gerade nicht solidarischen Ausgleich, sondern die Vertiefung sozialer Unterschiede bewirkt. 2022 legte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, ein Gutachten zur Verteilung von Bundesmitteln im Rahmen von Bund-Länder-Vereinbarungen im Schulbereich vor. Darin kam sie zu dem Schluss, dass der Königsteiner Schlüssel zumindest für die Verteilung von Geld aufgegeben werden müsse, da die mit ihm ursprünglich verbundene Intention, die Länder mit höherem Steueraufkommen sollen größere Lasten tragen, in ihr Gegenteil verkehrt werde, wenn diese Länder den größten Teil der Zuwendungen erhalten. Als Alternative schlägt die GEW einen sogenannten multiplen Benachteiligungsindex, MBI, vor. Darin werden alle Faktoren der möglichen Benachteiligung zu sogenannten Dimensionen zusammengefasst. Wirtschafts- und Finanzkraft des Landes, soziale Bedürftigkeit, Bildungsstand der Bevölkerung und der Anteil Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrationshintergrund. Anhand dieser Größen möchte die GEW den realen Bedarf jedes Bundeslandes so exakt wie möglich ermitteln. In einem zweiten Schritt soll dieser MBI auch innerhalb der Länder angewendet werden, damit die Schulen passgenau unterstützt werden, die es am nötigsten haben.